Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, 1787, Leipzig, 2. Januar 1787. Huber wird dir mitteilen, was ich ihm von meiner Lage geschrieben habe. Minna ist noch immer wohl, und jedermann findet sie gesunder und völliger nach dem äußeren Ansehen. Ich habe die Freude gehabt, Kunze eine Oesersche Zeichnung von vorzüglichem Interesse für 20 Taler zu verschaffen. Es ist der warme Quell aus Herders zerstreuten Blättern. Amor schläft unter einem Baume in einer reizenden Gegend. Einige Nymphen stehlen ihm die Fackel, und aus Rache löschen sie sie im Quell aus. Dieser Quell ist seit der Zeit warm und macht verliebt. Die Gruppe der Nymphen, die in einiger Entfernung zusieht, ist vorzüglich schön. Kunze borgt sie der Minna zu kopieren. Ich erstaunte über den niedrigen Preis der Oeserschen Arbeit. Vielleicht bringe ich eine andere Zeichnung von ihm mit. Göschen äußerte wegen der Ankündigung, dass er dir das Konzept geschickt hätte, und deine Antwort erwachte. Es wäre keine Anpreisung, auch kein Schimpfwort gegen Nachdrucker darin. Die Exemplare der Thalia an Charlotte und Beck sind besorgt. Minna lässt dich bitten, sobald gut Wetter ist, den grün und weißen Sofa nebst den 4 Stühlen vom Weinberge herein und in das Kabinett schaffen zu lassen. Ich bin sehr auf die Antwort von G. begierig. Hast du noch den Weg eingeschlagen, dass deine Schwester einen Besuch dort macht? Was du mir vom Carlos schreibst, ist traurig, nur nicht wissentlich übereilen, wenn du hoffst, ihm eine größere Vollkommenheit in deiner jetzigen Lage geben zu können. Noch ist das Werk in deiner Hand, was davon bekannt ist, ist an wahrem Gehalte der kleinere Teil. Schade vor lumpichte 100 Taler, die du zur Messe mehr bekommst. Goethe ist jetzt in Rom. Er hat Urlaub, um seine Schriften zu vollenden, und ist dazu nach Böhmen gegangen, wo er eine Zeit lang unter Bauern gelebt hat. Das sagt Göschen. G. soll überhaupt nur zur Kontrolle angestellt sein, um von allen Regierungsgeschäften Auskunft geben zu können. Er wird nicht vermisst, wenn er abwesend ist. Schreiter sehe ich wenig. Wir stoßen alle Augenblicke auf Dinge, wo wir nie zusammenkommen können. Überhaupt ekelt mich des überklugen Wesens der hiesigen guten Köpfe. Es ist so viel Schlaffheit dabei, selbst nichts zu wirken und alles, was andere tun, vor seinen Richterstuhl zu ziehen. Manchmal möchte ich lieber einen natürlichen Aktenmenschen haben, der auf nichts Anspruch macht, als das Leben nach seiner Art zu genießen. Lebe wohl! Grüße von allen, vorzüglich von M. und D. Nur noch eine Woche und alles ist wieder auf dem alten Fuße. K.